die Schauplätze seiner Geschichten erst im Alter kennenlernte. Ja, aber du hast eine tolle Grundlage immer gelegt für die entsprechenden Folgen, die du geschrieben hast und die Orte, an denen die Geschichten angesiedelt war. Das wirkte aber sehr authentisch immer. Die Fandusen-Geschichten sind ja auch Zeitreisen. Aber das will doch sagen, dass wir davon ausgehen können, dass du in den Reisen, so wie du sie geschrieben hast, auch irgendwie ein sehr gutes Grundgefühl hattest und du entsprechend Spaß gehabt hast beim Schreiben der unterschiedlichen Folgen, indem du dir dann eben das Ambiente, das du vielleicht persönlich so gar nicht kanntest, dir sehr schön ausdenken konntest. Das habe ich mir hingefummelt sozusagen. Und das sind ja auch die Zeitunterschiede. Das ist ein ganzes Jahrhundert, wenn nicht mehr, zwischen der Van Dusen-Zeit und unserer Zeit. Und da musste ich sowieso ganz viel erfinden. Wo du natürlich als studierter Historiker, wenn ich richtig informiert bin, dann nun auch wieder hundertprozentig in deinem Element natürlich warst. Ja. Wie schön für uns alle. Mhm. Wie so oft in der Serie versucht Professor Van Dusen Hedge, das Rauchen und den Alkohol zu verbieten. Das kommt auch in der Sache vor. Obwohl die beiden mehrmals durch Hedges Zigarrenleidenschaft gerettet werden. Zum Beispiel bei Van Dusen trifft Kaiser Wilhelm und Van Dusen auf der Hintertreppe. Dass Monsieur Phantom sich überraschend als weibliches Wesen entpuppt, gesprochen von Liane Rudolph, nehme ich an. Ja. Das musste ich dann auch in den nächsten Auftritten des Phantoms beibehalten. Aber es war nicht schwierig für dich, oder? Nee. Ja. Liane Rudolph war eine sehr gute Sprecherin. Und das Phantom hat ja oft oder meistens geflüstert auch, sodass natürlich auch dann die weibliche Stimme nicht sofort raushörbar war. Mhm. Aber es war zum Beispiel natürlich auch aus meiner Sicht toll für die Liane Rudolph als Schauspielerin, weil die natürlich in dieser Phantomrolle, weil sie natürlich immer wieder verkleidet war als Blumenfrau, als, weiß ich, Zigeunerin darf man ja heute nicht mehr sagen, aber wir wissen, was gemeint ist, die natürlich eine große Facette an Gestaltungsmöglichkeiten hatte, was ihr auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Deswegen war ich eigentlich ganz beruhigt und ganz froh, wenn sie wieder mal vorkam. Auch deshalb habe ich das Phantom, ich glaube, 5-mal auftreten lassen insgesamt. Das lag natürlich auch daran, dass ich eine super Verbrecherin brauchte für manche Phantomgeschichten. Ist eigentlich das Phantom, dadurch ist ja logisch, sonst hättest du das nicht so machen können, ist ja immer entkommen. Das war aber für Van Dusen eigentlich nie frustrierend als Rolle, oder? Weil, also er hat den Fall gelöst, aber die Täterin ist ihm immer entkommen mit hohen Lachen. Ja, aber ihre Beute musste sie zum Beispiel zurücklassen. Die hat ja alle möglichen Dinge benutzt, ein U-Boot, kann ich mich erinnern. Und ja, sie hatte alle Möglichkeiten, logischerweise unbegrenzte Möglichkeiten, das Ballon ist klar. Ballon auch mal. Ja, das lag an dem wahnsinnigen Auto, der hat sich das alles ausgedacht. Ja, ich hoffe natürlich dann, was die Produktion angeht, dass das entsprechend bei den Hörern auch angekommen ist und den Hörerinnen, dass in den Szenen, die im Schloss spielen, in der großen Auflösungsszene am Schluss, zumindest auch immer so ein merkwürdiges Gelächter von weit weg und von irgendwelchen Gestalten auftaucht, dass das dass das Geister sind, die da in den Mauern rumschwirren. So war es zumindest gedacht und ich hoffe, sie werden nie weiter angesprochen, sondern sie sind einfach nur da, dass sie als Schlossgeister auch erkennbar waren. Also das muss ich aber korrigieren. Bitte. Denn die Geister sind im Spukschloss Urganza, heißt das. Und ich habe das erfunden. Die Geister gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Und auch die Schlussszenen spielen beim französischen Finanzminister.